Vor einer Stunde waren die zwei noch zu Hause. Die Kinder sind nicht da. Plötzlich ein freier Abend. Was machen wir? Machen wir was? Ja, warum nicht? Kommt was im Kino? Keine Ahnung. Aber für die 8 Uhr Vorstellung ist es sowieso schon zu spät. Und für die Vorstellung um 10 bin ich heute fast zu müde, glaube ich. Für alles ist es zu spät. Auch fürs Theater, auch fürs Konzert, auch für den Besuch bei Freunden. Gehen wir essen? Ich habe Hunger. Ja, warum nicht? Wohin? Zu diesem Japaner, den wollten wir doch mal ausprobieren. Stimmt, aber das ist mir jetzt fast zu weit. Da brauchen wir ja das Auto. Und Japanisch heute, ich weiß nicht. Wie wär's denn mit dem Limbo? Das wird zu voll sein. Da muss man reservieren. Glaubst du? Ganz sicher. Ist doch immer so. Aber wenn du willst, können wir... Nein, muss nicht sein. Also? Sag du was. Mir ist alles recht. Echt. Herrmeier lächelt. Er hat die Szene so klar vor Augen. Und wenn wir einfach ins Dragone gehen? Ins Dragone? Schon wieder Pizza? Ach, da gibt es doch auch was anderes. Es muss keine Pizza sein. Na schön. Warum nicht? Herrmeier sieht wieder zu den beiden. Der Mann schaut zurück. Ihre Blicke treffen sich. Sie sehen sich tief in die Augen. Soll er zwinkern, ihm ein Zeichen schicken? Ein Zeichen der Solidarität. Zwei Männer, zwei Komplizen. Ohne Worte. Männer müssen da nicht viel reden. Aber der Mann sieht schon wieder weg. Auch Herrmeier sieht weg. Gleichzeitig. Plötzlich hört Herrmeier die Stimme. Und was nimmst du, Schatz? Das Steak, antwortet Herrmeier. Das Rindersteak, Medium. Also auf Steak habe ich gar keine Lust. Noch dazu mit Kartoffeln. Nein, danke. Du musst das Steak ja nicht. Nimm doch Fisch, sagt Meier zu seiner Frau. Der Fisch ist doch immer gut hier. Meinst du? Ich weiß nicht. Plötzlich sieht sie ihn an. Sag mal, Liebling, was ist los mit dir? Du redest so wenig. Und warum glotzt du die ganze Zeit in den Spiegel? Ist irgendwas? Ach, nichts, sagt Herr Meier, hebt sein Weizen und sieht noch einmal kurz in den großen Spiegel an der Wand. Prost, Hilde. Sie nimmt ihr Weinglas. Prost, Hans. Sie wird die Dorade nehmen, denkt er, ganz sicher.